Am 30. April fand im Kulturpalast des Volkes in Pjöngjang eine Gedenkveranstaltung zum 40. Jahrestag der Veröffentlichung des unvergänglichen klassischen Werkes vom Genossen Kim Jong-il zur Verbesserung und Intensivierung der Verwaltung der Krankenhäuser statt. Daran nahmen teil der Sekretär des ZK der Partei der Arbeit Koreas Choi Tae-bok, die Funktionäre der betreffenden Bereiche und die Mitarbeiter der Bereiche Gesundheitswesen, Medizinwissenschaft und Bildung in der Stadt Pjöngjang. Der Referent hob hervor, in seinem historischen Werk vom 1. Mai zu C65 1976 habe Genosse Kim Jong-il zum ersten Mal in der Geschichte auf der Grundlage des anthropozentrischen philosophischen Grundprinzips die Fragen über die Prinzipien und Methoden der Verwaltung der Krankenhäuser und über deren Durchsetzung allseitig formuliert und systematisiert. Alle sollten unter Führung von Genossen Kim Jong-un die Vorzüge des sozialistischen Gesundheitssystems der TVRK zur voller Geltung bringen und dadurch zum Aufbau einer zivilisierten sozialistischen Nation aktiv beitragen.